Alle fahren raus ins Grüne, ich sitz da mit trüber Miene, denn heute ist mein Schatz auf dem Fußballplatz. Heute kann ich ihn gar nicht reizen, er lässt mich allein. Heute reizt ihn nur der Rasen, ach, ich könnt vor Kummer rasen, muss denn sowas sein. Jeden Sonntag frag ich mich voll fein, was macht die Fußballbraut am Sonntagnachmittag? Oh Gott, was fängt sie da bloß an? Denn der Geliebte schaut am Sonntagnachmittag nur seinen Ball wie ein Verliebter an. Sonst sagt er oft, ein Stern auf meine Puppe, doch wenn er spielt, dann ist ein Stern im Schnuppe. Am Sonntagnachmittag ist er kein Kavalier, erst wenn es abends wird, gehört er wieder mir. Mich schon Montag wieder über nächsten Sonntag, wo mein Willi spielt und für mich nichts fühlt. Niemand fragt er mich, na Liebling, ist dir's angenehm? An den Ball denk ich mit Schrecken und ich möchte ihn ihm verstecken, wenn ich dazu käme. Immer wieder quält mich das Problem. Was macht die Fußballbraut am Sonntagnachmittag? Oh Gott, was fängt sie da bloß an? Denn der Geliebte schaut am Sonntagnachmittag nur seinen Ball wie ein Verliebter an. Dann sagt er oft, mein Stern und meine Puppe. Doch wenn er spielt, dann ist sein Stern im Schnuppe. Am Sonntagnachmittag ist er kein.